Heute Nachmittag beschließen wir die Heinz-Hostnick-Retrospektive mit der Ursendung von Marguerite Duras La Musica 2. Heinz Hostnick produzierte dieses Hörspiel im September dieses Jahres für den Norddeutschen Rundfunk und den Hessischen Rundfunk. Auf NDR 3 bringen wir als Hörspiel La Musica 2 von Marguerite Duras, Deutsch von Simon Werle. Die Personen des Spiels sind Leute, die sich geliebt haben und die sich getrennt haben. Sie sind in Evreux an der Nordseeküste zum letzten Akt ihrer Trennung, zum Scheidungsurteil. Sie sind gekommen, um sich ein letztes Mal wiederzusehen, doch beinahe ohne es zu wollen. Das Hotel de France, wo Anne-Marie Roche und Michel Nollet sich ein letztes Mal sehen werden, scheint wie ausgestorben. Es ist 9 Uhr abends. Im Salon sind die Gläser auf den Bridge-Tischen stehen geblieben. Die Bar war wohl schon geschlossen. Die Drehtür dreht sich. Michel Nollet kommt herein. Er geht zur Bar. Kommt wieder. Er geht zur Rezeption. Mit einem Schlüssel in der Hand kommt er zurück. Er geht in den Salon. Diskret, aber ganz deutlich behält er den Raum im Auge. Er geht zum Telefon und verlangt eine Nummer in Paris. Ich möchte eine Nummer in Paris. Litre 8926. Legen Sie mir das Gespräch in den Salon. Für Zimmer 36. Vielen Dank. Er wartet offensichtlich auf Anne-Marie Roche. Er schaut nicht auf den Eingang. Dort, wo er sich befindet, kann er nicht sehen, wann sie kommt. Sie kommt. Er erstarrt, als habe er schon von der Straße ihren Schritt erkannt. Wie er geht auch sie zur Rezeption. Mit einem Schlüssel und einem Telegramm in der Hand kommt sie zurück. Sie geht in den Salon, öffnet ihr Telegramm und liest es. In diesem Augenblick klingelt das Telefon. Sie schaut sich um und entdeckt, dass er da ist. Mit dem Rücken zu ihr. Ein Toter, der steht. Er dreht sich um. Sie schauen sich an. Und langsam geht er zum Telefon. Und ihrerseits wird sie wie eine Tote, die steht. So in diesem scheinbaren Tod der beiden klingelt das Telefon. Bist du's, Michel? Ja, wie geht's? Danke. Ist es vorbei? Ja. Und? Nichts. Was soll ich dir sagen? Das ist, wie man so sagt, das Leben. So ist es vermutlich immer. Sagen wir, schwierig, schmerzhaft. Kommst du morgen, Michel? Ja, 11:20 Uhr, Salazar. Ich warte auf dich am Hauptausgang. Willst du mir diese Geschichte in Evreux einmal erzählen? Ich glaube nicht. Aber wer weiß, irgendwann vielleicht. Wo wohnt sie? Ich weiß nicht, wo sie ist. Bestimmt in einem Hotel. Ich weiß nicht, in welchem. Wenn du so viel Wert drauf legst. Bis morgen. Bis morgen. Ich wollte dir sagen, wenn du mich brauchst, wegen der eingelagerten Möbel, um den Transport kann ich mich kümmern. Ich kann dir die Scherereien abnehmen. Welche Möbel? Ach so, ja, ja. Nein, danke. Ich weiß noch nicht, was ich tun werde. Ob ich sie behalte oder nicht. Aber vielen Dank. Warum sollten wir nicht miteinander sprechen? Warum sollten wir? Einfach so, wir haben sonst nichts zu tun. Es ist so endgültig aus, wie nichts anderes aus ist. Wenn wir aber doch gestorben wären, der Tod nicht ausgenommen, was glaubst du? Ich weiß nicht. Aber vielleicht. Ja, der Tod nicht ausgenommen. Ich danke dir für die Möbel. Ich habe es mir überlegt, ich nehme sie nicht. Sie wären mir eher lästig. Aber wenn du sie willst, wir müssen uns ja nicht an die gerichtliche Güterteilung halten. Nein, danke. Nein, ich will nichts. Also, was machen wir? Ich weiß es nicht, nichts. Wir lassen sie, wo sie sind. Gut. Hast du gesehen, wie die Stadt sich verändert hat? Unglaublich. Ja, in Richtung La Boissière gar nicht so. Das stimmt. Vor allem im Norden wird viel gebaut, um den geplanten Flughafen, nicht wahr? Ach ja, gut, dass sie einen Flughafen bekommen. Dadurch wird alles anders. Bist du noch einmal draußen in La Boissière gewesen? Ja, doch. Ich war da. Ich bin seitdem nie wieder hier gewesen. Du warst auch gerade dort, nicht? Woher weißt du das? Ach, es schien mir so, als sehe ich dich oben am Berg, als ich ankam. Aber ich war mir nicht sicher. Ja, ich bin an dem Haus vorbeigegangen. War das Haus nicht an viel ältere Leute verkauft worden? Oder täusche ich mich? Nein, es hat inzwischen wohl den Besitzer gewechselt. Die beiden Leute, die da beim Abendessen saßen. Die kannte ich nicht. Ja, ist schon ein komisches Gefühl. Das Esszimmer ist noch, wo es war. Sogar der Fernseher. Sie haben nicht miteinander gesprochen, nicht ein Wort. Komisch. Wirklich. Sie haben das Haus zu Ende gebaut, das ich angefangen hatte. Erinnerst du dich hinter den Tennisplätzen? Nicht ganz. Ach, ja, ich weiß schon. Macht es sich gut? Ja, es sieht so aus, als hätten sie sich an meine Pläne gehalten. Ich hätte ab und zu einen Blick werfen sollen auf den Bau. Ich habe es nicht getan, aber es ist nicht schlecht geworden. Und mit deiner Arbeit? Läuft es immer noch gut? Ja, nicht schlecht. Ich bin zurzeit an zwei interessanten Aufträgen. Findest du sie immer noch so spannend? Immer noch, ja. Umso besser. Danke. Nimmst du morgen den Zug um 9.13 Uhr? Nein, ich werde abgeholt. Stell dir vor, ich weiß nicht einmal, wo du wohnst. Neulich hat mich jemand gefragt, was du so machst, und ich konnte keine Antwort geben. Ach, im Augenblick nirgends so richtig. Mal hier, mal da. Vor allem im Norden. Im Norden, aha. Ja, das hat sich so ergeben. Es ist mir übrigens nicht unlieb. Du magst den Süden immer noch nicht? Nein, immer noch nicht. Seit 3 Jahren weiß ich nichts von dir. Ich höre ab und zu von Valerie, was du machst. Siehst du sie wieder? Ja. Ich habe inzwischen eine ganz andere Meinung von ihr. Man kann Partei für jemanden ergreifen, ohne deswegen ungerecht zu sein. Das beweist gar nichts. Man ist vielleicht ganz einfach unter seinem Einfluss, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Manchmal sehe ich auch die Tourniers. Ja, das ist, glaube ich, alles. Ich dachte, du würdest nicht alleine kommen. Du wärst in Begleitung. Nein, weißt du. Du bist auch allein gekommen. Ja, ich dachte, es lohnt sich nicht. Ja, genau. Der Tod nicht ausgenommen. Das glaubst du wirklich? Du hast gesagt, nichts sei so aus wie das, der Tod nicht ausgenommen. Ich habe gesagt, ach, ich weiß es nicht. Weißt du, als du aus Paris zurückgekommen bist, da habe ich auf dem Bahnsteig auf dich gewartet und... Du willst wieder heiraten? Was war auf dem Bahnsteig? Ich heirate im August. In 3 Monaten? Tja, nach Ablauf der gesetzlichen Frist. Dumm, diese Frist, aber was will man machen? Ja. Danach fahren wir weg. Wir ziehen nach Amerika. Ich möchte in Ruhe leben. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, selbst um in Ruhe zu leben, aber ich muss mich beeilen, um die verlorene Zeit aufzuholen. Glaubst du jetzt, dass man manchmal die Zeit nicht verlieren kann? Das ist eine Redensart. Ich habe darüber nie eine Meinung gehabt, nie wirklich. Und du? Was wirst du tun? Mehr oder minder dasselbe wie du. Nur, dass ich wegen meiner Arbeit in Frankreich bleiben muss. Wirst du wieder heiraten? Ich weiß es nicht. Du hast dich nicht verändert. Ich weiß, ich bin älter geworden. Ich meinte nicht im Gesicht. Im Gesicht? Ja. Im Gesicht hast du dich ein bisschen verändert. Wie? Ich glaube, vor allem der Blick. Du hattest einen sehr sanften Blick und gleich, wenn man dich sah, wusste man im Voraus ungefähr, was du sagen würdest. Das muss langweilig gewesen sein, dass man alles so im Voraus weiß. Zum Schluss in den letzten Monaten. Ja, es war sehr, sehr langweilig. Es ist spät. Es ist unglaublich, dass man so reden kann. Erinnerst du dich noch an die letzten Monate? Die Hölle. Ja, die Hölle. So sehr, dass es so etwas nur einmal pro Leben geben kann. Glaubst du nicht? Was? Eine solche Hölle. Ich glaube ja. Denn sonst ist die Erfahrung, dieses scheußliche Ding zu nichts nütze. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, du täuschst dich. Wenn es noch einmal vorkommt, ich habe seither natürlich schon darüber nachgedacht, dann vielleicht deswegen, weil wir keinen anderen Weg gefunden haben, um herauszukommen aus dem Trott zum Beispiel. Ja, ich glaube ja. Glaubst du nicht? Vielleicht glaube ich es. Wie lange sind wir in diesem Hotel geblieben, bevor wir eingezogen sind? Ich weiß nicht mehr, wie lange am Haus gearbeitet wurde. 3 Monate? 6 Monate? Eher 3, glaube ich. Es ist schon komisch. Findest du nicht? Dass man sich so schlecht erinnert. Manche Augenblicke scheinen deutlicher als andere, aber ich glaube, dass das, was hinter diesen Augenblicken ist, genauso zur Erinnerung gehört. Man ist sich nicht immer darüber klar. Und andere Augenblicke liegen in ganz klarem Licht. Die Hölle zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Das Ende des Tunnels. Manche Aussöhnungen. Ja. Weißt du, wenn jede Geschichte ihr eigenes Gesetz hat, und das glaube ich, wenn jedes Paar seine ureigene Art hat, ich glaube an so etwas, dann hätten wir nicht in dieses Haus ziehen und so einrichten dürfen. Wir hätten lieber... hier bleiben sollen. In diesem Hotel. So im Hotel leben? Von einem Hotel ins andere ziehen, wie Leute, die sich verstecken, wie ein... Ja, vielleicht. Glaubst du nicht? Doch. Aber wir hatten keinen Grund, es nicht genauso zu machen wie die anderen auch. Wir waren jung. Alle waren mit unserer Heirat einverstanden. Alle waren zufrieden. Deine Familie, meine Familie, alle. Ja, wir hatten alles, was man braucht. Dein Haus, Möbel, dein Pelzmantel. Ja, stimmt. Wir haben es genauso gemacht wie alle anderen auch. Aber wir waren genauso wie alle anderen. Es gab offensichtlich keinen Grund, es anders zu machen als allgemein üblich. Ja, und so gesehen sind wir genau an demselben Punkt angelangt. Das fragst du mich. Vielleicht. Ich glaube in der Tat, dass wir an demselben Punkt gelangt sind wie die anderen. Manchmal kommt es zur Scheidung, aber das wäre vielleicht ein unwesentlicher Unterschied. Es wäre also später genauso passiert. Glaubst du nicht? Was wäre passiert? Das Ende. Glaubst du nicht? Wie soll man das wissen? Wir haben es ja nicht versucht. Doch. Ein bisschen kann man es schon wissen. Außerdem, was liegt schon daran, ob etwas kürzer oder länger dauert? Wenn es eines Tages sowieso zu Ende ist, und das ist doch der Punkt. Aber dann kann alles so und so sein. Ja, sicher. Aber auch das. Wie dumm. Was? Das alles. Entschuldige, es ist mir so herausgerutscht. Du fängst wieder an, ich fange wieder an. Ja, aber... Wir wissen jetzt, dass das Ende unausweichlich ist. Ist es so? Ja. Und nein. Wir wissen, dass ein ganz bestimmtes Ende unausweichlich ist. Das Ende? Ja. Das Einzige. Aber wir wissen auch, dass man darauf verzichten kann, es lauthals zu verkünden. Auf den dritten Akt. Weißt du, wir waren sehr, sehr jung. Das stimmt. Jetzt wollen wir nicht mehr so viele Umstände. Wir wollen nicht mehr so viele Sorgen. Wir haben was anderes zu tun. Ganz sicher. Was? Nichts, aber ganz sicher anderes. Wir sind vor nichts zurückgeschreckt. Wegen eines Ja, wegen eines Nein haben wir uns schlaflose Nächte geleistet. Szenen, Dramen. Mord. Und noch anderes. Was? Ja. Ja, ja. Wann? Als du die Scheidung eingereicht hattest. Aber es war nicht ernst, denn ich bin ja da. Es war sicher nur eine ganz gewöhnliche Erpressung. Ich habe davon nichts gewusst. Du konntest es nicht wissen. Es ist unlogisch, ich weiß, aber ich hatte darum gebeten, dass man dir nichts sagt. Furchtbar. Aber woher? Das heißt gar nichts. Dummheiten, wie alle sie machen. Warum musste ich dir das sagen? Es tut mir leid. Komm näher. Valerie hat mir erzählt von ihr. Sie ist sehr jung, nicht wahr? Ja. Er ist jemand, den du nicht kennst. Du bist ihm nie begegnet. Und du liebst ihn? Ja. Es ist gut. Es ist gut so. Komisch. Die anderen Leute. Tja. Es ist komisch. Zeit zum Schlafen gehen. Sie warten, dass Sie das Licht ausmachen können. Sollen Sie warten? Es hat keinen Sinn, so zu reden. Es ist Zeit zum Schlafen gehen. Annemarie, es ist das letzte Mal in unserem Leben. Er war ein ganz anderer Mann als du. Vor allem das, ganz anders. Auf der einen Seite warst du ganz allein und auf der anderen Seite waren all die Männer, die ich niemals kennenlernen würde. Ich glaube, du musst mich voll und ganz verstehen. Nicht? Ja. Ich war mir sicher. Ich glaube, in dem Augenblick, da waren wir quitt. Ja, das waren wir, das stimmt. Es ist komisch, wenn man 2 Jahre später die Wahrheit hört. Es ist interessant. Ich habe nie erfahren, was geschehen ist, als du nach Paris gefahren bist. Was du mir damals darüber erzählt hast, war, vermute ich, nicht wahr. Du hättest die Wahrheit nicht ausgehalten. Jetzt aus der Distanz bist du vielleicht anderer Ansicht, aber du hättest sie nicht ausgehalten. Ich habe nichts ausgehalten. Fast nichts. Nichts. Wie ist es passiert? Oh. Warum darüber reden? Ausgerechnet. Warum sollen wir uns jetzt die Wahrheit vorenthalten? Ich habe ihn im Bus kennengelernt. Dann hat er vor dem Hotel auf mich gewartet. Einmal, zweimal, das dritte Mal hat er mir Angst gemacht. Es war spät, immer vor dem Hotel, um 1 Uhr nachts und das war's. Ich kam aus einem Nachtlokal in Saint-Germain-des-Prés. Aber auch das hast du nicht gewusst. Nicht wahr? Nein. Ich war manchmal tanzen. Du bist nie tanzen gegangen. Das hat mir gefehlt. Ich habe geglaubt, es fehlt mir sehr. Wenn ich mit dir tanzen gegangen wäre, wäre es genau dasselbe gewesen. Bestimmt. Weißt du, es ist ganz furchtbar, das erste Mal untreu zu sein. Es ist grauenhaft. Es ist wahr. Das erste Mal, selbst ein Abenteuer. Das ist grauenhaft. Das ist völlig falsch, wenn es heißt, das zählt nicht. Ich glaube nicht, dass die Untreue für einen Mann jemals so schwerwiegend ist. Bist du seinetwegen länger geblieben? Ja. Wolltest du, dass das passiert, oder ist es dir passiert, ohne dass du es wolltest? Ich habe es gewollt. Ich war verzweifelt. Ich habe es getan, weil ich die ersten Augenblicke wieder erleben wollte. Das erste Mal. Das ist alles. Wie du, als du diese ersten Augenblicke wieder erleben wolltest, die nichts ersetzen kann. Aber weißt du, dass man an solchen Abenteuern Geschmack findet, das kommt von jemandem. Mir ist es lieber, dass du es gewollt hast. Das andere ist mir egal. Hast du diese ersten Augenblicke wiedererlebt? Man erlebt sie immer wieder. Sogar beim Schlimmsten. Sogar eine Stunde. Das weißt du wie ich. Das war es, warum ich nicht zurückkommen wollte. Wegen nichts anderem. Eines Nachmittags, ein paar Monate vor dieser Reise, habe ich dich in der Straße drüben vorbeigehen sehen. Und ich bin dir gefolgt. Es war Nachmittag. Ich war vom Büro unterwegs zur Baustelle. Ich habe gesehen, wie du in ein Kino gegangen bist. Ach ja? Ja, ich bin dir nach. Ich bin in das Kino gegangen. Es lief ein Western, den du schon mal mit mir gesehen hattest. Du warst allein. Du saßest in einer der ersten Reihen. Niemand hat sich zu dir gesetzt. Abends hast du mir nichts davon erzählt. Und ich habe dich nicht danach gefragt. Es war im Frühling vor 3 Jahren. Du warst schon manchmal traurig. Am Tag danach habe ich dich nach dem Mittagessen gefragt, ob du ausgehen müsstest. Du hast mir geantwortet, nein, und du bist ausgegangen. Ich bin dir wieder nach. Du bist zum Pferderennen gegangen. Wieder warst du allein. Ich hätte so etwas nicht vermutet. Es fing an, mir weh zu tun. Ein Schmerz, wie ich ihn noch nie gekannt hatte. Sowas habe ich gemacht. Und machst du immer noch? Ja. Und ohne etwas davon zu erzählen? Ja. Eine Woche lang habe ich dich jeden Tag beschatten lassen. Du hast niemanden entdeckt? Nein. Niemanden. Aber gelitten habe ich trotzdem. Es war schrecklich. Ich war eifersüchtig auf dich selbst, dass du so für dich warst. Einmal bin ich dir mit dem Auto nachgefahren. Wieder warst du allein. Du warst wunderschön allein in deinem Auto. Du bist schnell gefahren. Du bist 20 Kilometer weit gefahren. Du hast an einem Wald angehalten. Du bist in den Wald hineingegangen. Ich habe dich nicht mehr gesehen. Ich habe gezögert. Fast wäre ich zu dir hingegangen und dann... Dann bin ich weg. Das ist eine der ganz klaren Erinnerungen, von denen wir eben gesprochen haben. Aber das heißt gar nichts, überhaupt nichts. Das ist für mich ein Zeitvertreib. Ich habe diese Spazierfahrt vergessen. Aber du hättest zu mir hingehen sollen. Ich hatte Angst. Ich dachte, du wärst lieber allein. Manchmal ja, manchmal schon. Verteidige dich nicht. Ich verteidige mich nicht. Niemand verlangt es, nein. Ich war nur noch ein bisschen neugierig. Das ist alles. Aber weißt du, du bist komisch. Warum sollte man denn so etwas nicht machen? Natürlich. Aber warum es verschweigen? Weil es sich nicht lohnt. Das stimmt nicht. Ich habe nie einen Sinn darin gesehen, so etwas zu sagen. Das ist immerhin ungewöhnlich. Man kann abends sagen, heute Nachmittag war ich im Kino. Nein. Weißt du, so etwas tut man nicht am Anfang einer Geschichte. Und wenn man dann doch damit anfängt, dann sagt man es besser nicht. Es gäbe Missverständnisse. Missverständnisse? Manche weinen nachmittags, weil die Liebe öde geworden ist. Ich gehe zum Pferderennen. Ich will gehen. Um wie viel Uhr wirst du abgeholt? Ach, ich weiß nicht genau, vor 9. Was war auf dem Bahnsteig? Auf dem Bahnsteig? Wollte ich dich umbringen. Ich hatte eine Waffe gekauft, ich habe gewartet, bis du aus dem Zug steigst, um dich umzubringen. Solche Fälle enden gewöhnlich mit Freispruch. Das hast du gewusst. Sagen wir, es war mir nicht unbekannt. Warum hast du es nicht getan? Ich weiß es nicht mehr. Du lügst? Nein, ich hab's vergessen. Erinnere dich. In der Nacht bist du aus dem Haus? Warte, ja. Ich bin bis Kabul gefahren, dort habe ich den Revolver ins Meer geworfen. Ich dachte, einen Revolver wirft man ins Meer. Ich hatte das irgendwo gelesen. Den Mord auch? Ja, den Mord auch. Ich auch. Ehebruch in Paris. Auch das hatte ich gelesen. So viel Angelesenes. Tja. Also was passiert jetzt mit den Möbeln? Nichts. Nichts? Das heißt nichts. Das stimmt. Ich weiß nicht. Wolltest du, dass dir das passiert, oder ist dir das zufällig passiert? Das hast du mich schon mal gefragt. Ich habe es nicht gewollt. Und verzweifelt warst du. Der Reiz des Neuen war stärker als die Verzweiflung. Eines Sonntagnachmittags. Du warst nicht da, ich weiß nicht mehr, wo du warst. Ich war in der Stadt spazieren, ich habe ein Mädchen getroffen, eine Ausländerin, auf der Durchreise. Wir sind ins Hotel gegangen. Es war wunderschön. Ich habe dieses Mädchen nicht geliebt, ich habe es nie wieder gesehen. Es war wunderschön, unkompliziert. War es nötig? Nein, warum? Es war wunderbar, aber es war nicht nötig. Geliebt habe ich dich. Willst du sonst noch etwas von mir wissen? Du hast mich gefragt, ob ich sonst noch etwas von dir wissen wollte. Also, ja. Ich habe deine Untreue nicht ertragen, wo ich doch selber untreu war. Hast du das gewusst? Ja, Valerie hat mir von deinen Abenteuern erzählt. Fandest du das nie ungerecht von mir? Nein, ungerecht nicht. Was dann? Anders. schwierig am Anfang. Und dann immer leichter. Erklärlich. Ich konnte es dir nicht sagen. Du hättest es nicht akzeptiert. Weißt du, ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du es nicht gewollt hast. Hörst du? Ja. Deswegen bin ich hier. Um dich zu fragen, wie es war. Es war genauso. Wunderbar. Ja, denk daran zurück. Genau so war's. Denk daran zurück, wie es mit der jungen Ausländerin war. Denk genau an alles zurück. Genau so war's. Das ist unmöglich, was? Das zu akzeptieren. War es denn so wunderbar? Wirklich? Ja. Verstehst du? Nein. Tut dir etwas leid? Nein. Wenn du sagst, du bist gekommen, um mich zu fragen, wie es war, dann lügst du. Das heißt, nicht ganz. Ich bin auch gekommen, um dich wiederzusehen. Aber ich habe gewusst, dass es sinnlos wäre. Ja, das stimmt. Ich könnte mich dir nicht einmal nähern, ohne dass es mir wehtut. Was kann man tun, damit diese Erinnerung nicht mehr so wehtut? Nichts mehr, glaube ich. Nichts hätte mir geholfen, außer dich umzubringen. Jetzt, wo die Scheidung ausgesprochen ist, würdest du bestraft werden. Ich weiß. Und selbst wenn ich dich umbringen möchte, sterben will ich deswegen noch lange nicht. Willst du mir nicht alles sagen, was passiert ist? Alles? Du bittest mich, dir das Glück zu erzählen? Ja. Nein, du täuschst dich. Du hast diese junge Ausländerin vergessen. Wie soll ich mich dann an das erinnern, was in Paris war? Du glaubst, ich habe es vergessen? Ja. Es lohnt sich nicht, dass wir zusammen sind. Dass wir zusammen sind. Oder dass wir ab jetzt getrennt sind. Es lohnt sich nicht, den anderen weh zu tun. Fahr nicht nach Amerika. Fahr nicht. Oder ich ziehe dorthin, wo ihr seid, hörst du? Ich pfeife auf meine Arbeit, ich ziehe in die Stadt, wo du bist. Ich vergelle euch das Leben, bis... Die Hölle wieder anfängt? Die Hölle ist mir scheißegal. Dir auch. Die Hölle ist dir scheißegal. Bleib in Frankreich, dass wir uns wenigstens treffen können. Sei es auch nur zufällig. Dass es wenigstens nicht unmöglich ist. Dass wir wenigstens in demselben Land sind. Sonst halten wir es nicht aus. Ich werde mich mit dir verabreden. Weit weg. In der Provinz. Niemand wird es erfahren. Niemals. Nein. Es wollen. Es absichtlich dazu kommen lassen. Nein. Wenn wir uns noch einmal treffen sollten, dann zufällig. Wie bei dem Mädchen und dem Mann. Nicht anders. Nie wieder anders als zufällig. Ich kann dich nicht verlassen. Wir sind getrennt. Wenn wir sterben... Selbst dann. Nichts machen. Es erfinden. Bist du Michel? Ja, ich bin's. Du hättest nicht nach Evreux fragen müssen, Michel. Bei Nichterscheinen wäre das Urteil zugestellt worden. Das ist mir so schrecklich klar geworden. Ich bin hergekommen, um Sie wiederzusehen. Ich habe alles gewusst. Ich habe gelogen. Was geschieht? Nichts. Wir sind getrennt. Wo ist sie? Sie ist hier. Wir sind in der Hotelhalle. Wir sind verzweifelt. Warum? Aber warum hast du mir nichts gesagt? Lass mich. Ist es das Hotel, in dem ihr gewohnt habt? Ja, dasselbe. Das Hotel de France. Ja. Wie abgemacht, 11:20 Uhr, Salazar. Bitte lass mich. Und Sie? Sie auch morgen früh. Sie wird abgeholt. Ich bitte dich inständig, lass mich. Du, was diese Geschichte betrifft, immer gelogen. Immer. Was Sie betrifft, habe ich immer gelogen. Sie hört, was wir sagen? Ja, sie hört alles. Und dabei schaut sie mit gespieltem Desinteresse zum Fenster raus. Wie immer. Was ist aus dir geworden? Man hat mir hier andere Projekte angeboten, auch als ich schon weg war. Ich habe sie nicht angenommen. Mir hat vor dieser Stadt gegraut. Ein Jahr lang habe ich nichts getan. Und dann habe ich nichts mehr bekommen, darum habe ich wieder angefangen zu arbeiten. In Paris. In der Banlieue. Du hast doch gesagt, du magst deine Arbeit noch genauso wie früher. Sagen wir, das war so dahingesagt, eigentlich nicht. Ich mache sie trotzdem gut, aber es ist aus. Anne-Marie Roche. Ja. Und diesen Plan, den du hattest zu schreiben? Ich habe nie angefangen. Ich habe immer gehofft, du würdest es tun. Nein. Ich dachte, du hättest es vergessen. Nein, niemals. Auch du hast es nicht vergessen. Nein. Wie lange ist es her? Dass wir getrennt sind? Ja. 3 Jahre? Ein bisschen länger. Fast 4. Unser Zuhause war dieses Hotel. Das Zimmer Nummer 3. Ich verstehe nicht, wie wir in dieses Haus ziehen konnten. Diese Hölle. In diesem Albtraum, wie wir jahrelang in einem so tristen Haus bleiben konnten. Es war dein Beruf, solche Häuser zu bauen, die Menschen unglücklich zu machen. Ja. Auch ich habe angefangen, nichts zu tun. Und dann musste auch ich wieder anfangen zu arbeiten. Du hast deine frühere Arbeit als Dolmetscherin wieder aufgenommen. Ja, so war's. Und dann bin ich aus Paris weggegangen. Du hast gesagt, ich werde diesen Sommer wieder heiraten. Ja, ganz bestimmt. Ich werde diesen Sommer wieder heiraten. Ich habe dir gesagt, ich bin aus Paris weggegangen und dann hat es sich so ergeben, dass ich in Deutschland gelandet bin. Ach ja? Ja, in Lübeck. Das ist eine sehr schöne Stadt. an der Ostsee. Aber wir werden nicht dort bleiben. Ach, es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen. Du gehst bestimmt noch weiter weg. Ja, bestimmt, nach Amerika. Nach Nordamerika. Weißt du, das wollte ich dir immer sagen. Es ist nicht, dass ich den Süden nicht mag. Ich kann nur nicht dort leben. So sicher? Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Und du weißt noch immer nicht, warum? Nein. Es ist, als hättest du gesagt, nicht, dass ich das Licht nicht mag, ich kann nur nicht in ihm leben. Ich stelle dir Fragen und du gibst mir Antwort. Das stimmt. Ich glaube, du bist die geblieben, die du warst. Es ist deine Natur, auf Fragen immer zu antworten, ganz gleich, wer sie stellt. Und sei es der Erstbeste, den deine Angelegenheiten nichts angehen. Sobald man dich etwas fragt, gibst du Antwort. Ich dachte, du würdest nicht kommen. Ich würde dich nicht wiedersehen. Ja. Ich habe gezögert. Bis zum letzten Tag vor der Verhandlung. Dann bin ich gekommen. Wie du gekommen bist. Nein, ich wäre nie weggegangen. Ich bin nie weggegangen. Ich bin immer noch da. In diesem schrecklichen Haus mit dir. Ich schon, ich bin weg. Verjagt, beschimpft. Alle meine Koffer auf der Straße. Zum Fenster hinausgeworfen. Aber immerhin hast du mich zum Bahnhof gebracht. Ich frage mich, wieso wir uns nicht umgebracht haben. Die Wut hat uns gerettet. Den ersten Tag ohne dich war ich verrückt vor Glück. Ich war dich los. Ja, so war es, ich auch. Vielleicht bringen wir uns ja jetzt um. Vielleicht. Was macht das schon? Nichts. Du heiratest auch wieder? Ja, ja, bestimmt, ja. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Weißt du, ich habe dich sehr geliebt. Wirklich. Ich kann mir noch nicht ganz sicher sein, ob ich wieder damit anfangen kann. Ich bin hergekommen, um zu sehen, wie du bist. Ohne mich. Wie das möglich wäre, dieser Skandal, dass wir ohne einander sind, in diesem neuen Status. Dem nicht mehr zu lieben? Nein. In dem zu lieben. Seit ein paar Jahren möchte ich Kinder haben. Ich möchte mit einem Mann zusammenleben. Eine Familie haben, ein Haus. Ich habe ein sehr starkes Bedürfnis nach diesen Dingen. Immer die Zeit, die man nicht verlieren darf. Ah, ich sehe, du spielst den Klugen. Wie vorher. Selbst mir gegenüber. So, als wäre es die Mühe wert, das wüsste ich nicht genau. Ja, ich glaube, dass man die Zeit verliert. Aber dass das kein Grund ist, sie zum zweiten Mal zu verlieren. Was ist? Ich schaue dich an. Du hast dich nicht verändert. Fängst du wieder an? Ja. Und ob ich mich verändert habe, es geht gar nicht anders. Auch du hast dich verändert. Der Blick. Du hast denselben Blick. Was für ein Blick denn? Ich weiß nicht. Einen unvergesslichen. Bestimmt. Ja, sehr sanft. Wild. Wild und sehr sanft. Es war ein argloser, ein hilfloser Blick. Ein paradoxer Blick. Die ganze Zeit ein Appell. Im Glück genauso wie in den anderen Momenten. In deiner stärksten Kraft war dieser Appell. Als wäre deine Kraft selbst für dich ein Unglück. Und als überließest du es den anderen, dir herauszuhelfen. Ich verstehe nicht recht. Ich erkenne mich nicht wieder in dem, was du von mir sagst. Hörst du, du wirst dich doch noch erinnern. Nichts hat dich verletzt, dich zerstört. Ein Wort, das man gesagt hat, oder ein Wort, das man nicht gesagt hat. Erinnerst du dich? Ja. Die Verzweiflung war immer da, wo du warst. Du warst immer bereit, dich hineinzustürzen. Erinnerst du dich? Ja. Dann hat man dir erklärt, es sei nicht möglich, so zu sein. Es sei zermürbend. Du müsstest dich ändern. Hat gesagt, stärker werden, freier. Und du, die du immer so gefügig warst, was hast du daraufhin getan? Nun, du hast versucht, dich zu ändern, um den anderen einen Gefallen zu tun. Und wir sind fast gestorben dabei. Du erfindest. Du hast immer schon erfunden. Das macht dir Spaß. Du hast dir schon immer meine Geschichte allein zurechtgelegt. Immer. Nein, nicht immer. Und du? Erinnerst du dich? Schon gleich am ersten Tag im Haus hast du vom Weggehen geredet. Und später dann war es ja bald jeden Tag. Weggehen. Wirklich. Du redest sehr schlecht über mich. Sagt das Valerie? Ja. Was sagst du? Ich sage, du wärst verlogen gewesen, eine Heuchlerin. Herzlos, böse und außerdem völlig unfähig im Haushalt, in der Küche, in allem. Hast du alles gesagt? Alles, um nicht zu vergessen. Und was sagst du über mich? Ich sage das. So ein Mann ist das. Schon am ersten Tag im Haus hat er vom Weggehen geredet. Eines Nachmittags habe ich dich irgendwo auf der Straße gesehen. Du warst so schön, dass ich dir nachgegangen bin. Du bist in ein Hotel gegangen. Ich bin dir in das Hotel gefolgt. Du bist in die Hotelbar gegangen, du hast ein Whisky bestellt. Der Barkeeper hat dir die Hand geküsst. Du hast auf einem Hocker gesessen. Du trugst schwarz. Ja, es war ein Whisky, den er dir gegeben hat. Es ist mir aufgefallen, weil du zu Hause keinen getrunken hast. Du hast gesagt, er schmeckt dir nicht. Ich saß in einem leeren Café, das in die Bar überging. Es waren Vorhänge dazwischen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe daran gedacht, dass ich nie deine Beine gesehen hatte. Dass ich dich nie gesehen hatte. Der Barkeeper ließ dich keine Sekunde aus den Augen. Und ihr habt zusammen sehr laut gelacht, mehrere Male, sehr laut. Ich glaube, es war im zweiten Jahr unserer Ehe. Ich hatte im Büro ein bisschen früher Schluss gemacht als sonst und sah dich zufällig über die Straße gehen. Die Bars. Ja, das mochte ich sehr gern, sehr. Ich kannte die Barkeeper in einer ganzen Reihe von Städten. In Rugat, in Cabourg, Honfleur, Orbeck. Na, du weißt ja. Sie waren alle mehr oder weniger in mich verliebt. Und ihnen gegenüber legte ich Wert darauf, so schön zu sein wie bei dir am ersten Tag. Und ich war so schön, wie ich wollte. Ich habe nur an dich gedacht. Du füllst alle meine Gedanken aus, ganz gleich, wo ich war. Und nichts passierte mehr zwischen uns. Nur deine Arbeit als Architekt. Gehst du immer noch in diese Bars? Ja. Und sagst es immer noch nicht? Ja, auch. Lieber als alles andere waren mir diese Barkeeper in den leeren Hotels. Im Sommer hatten sie keine Zeit, um mit mir zu reden. Aber im Winter schon. Nachmittags, wenn kaum Gäste da waren. Während der Geschäftszeit. Haben wir geredet. Und sie kannten viele Frauen, die so waren wie ich. Die in Bars gingen. Wir haben darüber gesprochen. Hattest du keine Liebhaber? Nein. Wäre dir das lieber gewesen? Ja. Aber weißt du, das war nicht möglich. Es hieß entweder oder. Entweder hatte ich mit diesen Männern eine Affäre und ich verlor sie. Oder ich behielt sie auf diese Art, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich gehe immer noch viel in Bars. Ich kenne diese Leute gut. Ein Barkeeper hat nie eine Liebesgeschichte mit einer Kundin. Dazu sind sie hinter der Bar, dass man mit ihnen reden kann. Manchmal stundenlang, ohne dass es etwas bedeutet. Ich hatte ein Gefühl wie bei einem Verbrechen. Als sehe ich, wie es passiert. Es war schlimmer, als hättest du mich betrogen. Es hieß mich betrügen, aber schlimmer als im Bett. Es war Felonie. Sagt dir das etwas? Felonie? Aber hör doch, was sich während unserer Liebe in den Bars abspielte. Das war ihre äußere Geschichte. Das war gar nichts. Es hatte mit dir zu tun, aber es ging dich nichts an. Genauso gingst du mit den Mädchen ins Hotel und das ging mich nichts an. Ich frage dich nichts. Und ich habe dir nichts mitzuteilen. Wenn ich so in Hotelbars ging, dann nicht um dir zu missfallen. Das war eine Sache, die ich mir ganz allein ausgedacht hatte, die mir gefiel, verstehst du? Die mir so gut gefiel, dass es mir manchmal vorkam, als hätte ich diese Orte in einem anderen Leben schon einmal besucht. Höhlen am Strand, leere Cafés im Cinéma du Nord. zu dem Zeitpunkt unserer Geschichte. Ob du da etwas sagtest oder nichts, da war meistens kein Unterschied. Du hast ständig von einer Frau gesprochen, von der du loskommen wolltest. Das weißt du doch wohl. Man konnte im Stehen einschlafen bei dem, was du erzähltest. Und während du so daherredetest, habe ich an dich gedacht. Nicht an das, was du gerade sagtest. An dich. Das, was du gerade sagtest, war gar nicht da. Es war immer die alte Leier, als würde dein Leben auf der Stelle treten. Und ich, indem ich dich so ignorierte, ich liebte dich weiter wie am ersten Tag. Es ist nicht ganz die Wahrheit, was du sagst. Nicht ganz. Nie. In der Gegenwart hast du mich nicht mehr interessiert. Wir hatten keine Gegenwart mehr, du und ich. Für dich waren unsere Gegenwart die jungen Ausländerinnen und für mich waren es die Bars. Dort konnte ich über dich reden. Ich erinnere mich an dieses Kinolicht, gelb und alles andere im Schatten. Aber du kennst ja diese Bars. Was würden wir machen ohne sie? Das stimmt. Am Ende hatte ich jeden Tag Lust, dich umzubringen. Du hattest recht. Als ich in Paris war, hast du eine Waffe gekauft. Dummkopf. Ich dachte, wenn du tot wärst, würde es mir nicht mehr wehtun. Ich habe gut gezielt. Ich habe dich getötet. Du bist umgefallen, der Schuss hat dich niedergestreckt. Ich erinnere mich, wie still es plötzlich war. Es hat nicht mehr wehgetan. Und du? Was hast du mit dir gemacht? Das habe ich nie erfahren. Wir hatten die Haushälterin weggeschickt. Wir haben uns über uns geschämt. Wir hatten Angst, sie erzählt es herum. Alles war verdreckt, es war nichts zu essen im Haus. Wir haben uns nur noch angebrüllt. Eines Abends haben die Nachbarn die Polizei geholt. Sie wollten uns aufs Revier bringen, um dich vor mir zu schützen. Danach haben wir die Nachbarn nicht mehr geholt. Wir haben sie nicht mehr geholt. Danach haben wir niemanden mehr geholt. Danach sind wir gestorben. Man hat uns tot aufgefunden. Zusammen. Am Boden. Ja. Ich will eine Geschichte mit dir. Das will ich. Mit dir leben. Eine Geschichte mit dir. Mit dir wegfahren. Mit dir in einem Haus eingesperrt. Das will ich, ja. Das will ich. Also, diese Sachen, die im Möbellager. Eigentlich kann ich die gar nicht gebrauchen. Nimm du sie doch. Für deine Kinder einmal. Du weißt doch, was das ist. Nicht wahr? Das waren sehr, sehr schwere Kisten. Das waren deine Bücherkisten. Hast du dir das vergessen? Dass du deine Bücher dort gelassen hast. Du hattest sie kommen lassen, Und dann wolltest du nichts mehr davon wissen! Du hast gesagt, sie ekeln dich an! Es war... auch noch ein Klavier da. Von mir. In schlechtem Zustand. Und Gartenmöbel. Geschirr. Küchenzeug. Also, lassen wir alles, wo es ist. Aber es ist schon schade, nicht wahr? Komm. Ich habe unsere Geschichte vergessen. Den Schmerz habe ich vergessen. Ich weiß gar nicht mehr warum. So zu leiden. So sehr. Und nachher nicht immer mehr wissen, warum. Die Gründe. Wir werden jetzt weniger lieben. Die anderen Leute. Weniger. Ja. Wir sind jetzt weniger stark. Wir haben an Kraft verloren. Wir sind dem Ende unseres Lebens näher gerückt. Ja. Ich glaube, an die Liebe erinnert man sich nicht. Vielleicht erinnert man sich nicht mehr an den Schmerz, wenn er nicht mehr wehtut. Die Sehnsucht ist entweder völlig vergessen oder ganz genau in Erinnerung. Keine Schatten. Ich glaube, was du über die Sehnsucht sagst. Was? Dass es eine nackte Erinnerung ist. Ein solches Vergessen. Ohne Übergang von dem einen zum anderen. Warum bist du gekommen? Um dich wiederzusehen. So wie du gekommen bist, um mich wiederzusehen. Und auch, weil ich es wissen wollte. Jetzt weiß ich, dass ich dich immer lieben werde. Wie ich weiß, dass du mich immer lieben wirst. Und das weiß ich für uns beide. Ich weiß es nicht. Nein. Du versuchst, es festzustellen. Aber du weißt es nicht. Ich will nicht ohne dich leben. Kinder will ich mit dir. Jeden Tag alles von dir. Wir bleiben hier, wir fahren nicht nach Paris zurück. Du sagst das, was ich sagte. Wir würden uns lieben für immer. Ja. Fürs ganze Leben. Erklär mir diese Dramen, diese Ehen, diese Scheidungen. Wäre das vielleicht umsonst? Wozu sollte es gut sein? Um sich die restliche Zeit zu vertreiben. Vielleicht, um sie sich zu verkürzen. Um sich etwas zu verkürzen. Ich weiß selbst nicht genau, was ich... Ich weiß nicht. Das hat, glaube ich, mit Gefühlen zu tun. Das ist etwas anderes, das ist ein ganz anderes Gebiet. Das hat vielleicht mit dem Geistigen zu tun. Ich weiß nicht. Warum hast du mich auf dem Bahnsteig nicht umgebracht? Ich weiß nicht mehr. Ich habe es vergessen. Vielleicht habe ich es vergessen. Ich habe dich gesehen und ich habe es vergessen. Ich hatte niemals etwas getötet. Ich konnte nicht töten, das war auch dabei. Und weil es sich als schwierig herausstellte... Und mit einer Waffe bei mir und bereit, dich zu töten, habe ich geglaubt, als ich dich gesehen habe, ich liebe dich nicht mehr. Es lohne sich also nicht, dich zu töten, wo ich dich doch nicht mehr liebte. Ich habe dich auf dem Bahnsteig gesehen. Und als ich ausgestiegen bin, bist du weggelaufen. Am nächsten Tag bist du nach Hause gekommen. Wir haben nicht miteinander gesprochen. Manchmal ekle ich mich sehr. Vor dir und vor mir. Jetzt im Augenblick? Ja. Draußen wird es hell. Gleich müssen wir uns trennen. Es nützt nichts, dass wir so geredet haben. Es macht nur traurig im Nachhinein. Traurigkeit ist nicht so schlecht. Sprich mit mir. Bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich nichts von der Leidenschaft, die man plötzlich für einen neuen Mann haben kann, ihn gegen den eigenen Körper zu spüren. Ich glaubte, in jedem x-beliebigen steckte etwas von unserer verlorenen Liebe, die ich so wiederfinden könnte. Durch jeden x-beliebigen, ganz einfach durch die Wärme der Haut beim ersten Mal. Weiter, sprich weiter mit mir. Ich bin nach Paris gefahren, damit du nachkommst. Ich wollte dich von Paris aus anrufen. Ich wollte dich bitten, eine Nacht zu mir zu kommen. Ein letztes Mal. Damals dachte ich schon oft, ich würde sterben an unserer Geschichte. Ich saß da in dieser Hotelhalle und überlegte, wie ich dich darum bitten könnte, wie ich wieder mit dir sprechen könnte. Er ist hereingekommen. Ich weiß nicht mehr, ob er sich vorher an die Bar gesetzt hat. Ich glaube nicht, er ist gleich gekommen. Er hat sehr schnell mit mir gesprochen. Er hat sich an meinen Tisch gesetzt. Es war sehr schnell zu spät. Er hat mich gefragt, ob ich auf jemanden warte. Ich habe gesagt, ja, ich würde auf meinen Liebhaber warten. Er hat mir gesagt, ja, das sehe man. Wir sind weggegangen. Es war Nachmittag, wie immer in solchen Fällen. Und es war schön. Ich habe dich vergessen. Du hattest dieses graue Kleid an, als anständige Frau, um nicht auf uns hereinzufallen. Er war eine Art Mann, der solche schiefen Situationen mochte. Dem die Frauen der anderen lieber waren als die Frauen, die frei waren. Es war gut für mich. Es hat 2 Tage gedauert. Nachts, den Tag über. Eine Art Wahnsinn. Eine Art Grauen. Wie ein Verbrechen. Du bist aus meinem Leben verschwunden. Und eines Morgens habe ich überhaupt nicht begriffen, warum ich in diesem Zimmer war. Ich habe angefangen, dich anzurufen. Du warst nicht da. Ich habe den ganzen Nachmittag angerufen. Im Büro hat man mir gesagt, du seist seit 3 Tagen nicht mehr da gewesen. Ich habe dir ein Telegramm geschickt. Ich bin mit dem Abendzug zurückgefahren. Wo warst du? Ich hatte mich im Haus eingeschlossen. Ich war nicht weg. Das Telegramm habe ich ja bekommen. Einmal habe ich dich gesehen. Es war im Haus, in deinem Zimmer nachts. Du warst nackt, geschminkt und nackt. Du hast dich in einem Spiegel angeschaut, sehr nah. Du hast geweint. Ich habe nicht gleich begriffen, dass du von mir gesprochen hast. Zunächst habe ich geglaubt, du hättest getrunken und dann du wärst verrückt geworden. Und dann hast du plötzlich meinen Namen gesagt. Du hast leise gesprochen. Es war schwierig, alles zu hören, was du gesagt hast. Ich habe aufmerksam zugehört und versucht, die Angst zu verjagen. Und es ging. Da habe ich verstanden, dass das, was du sagtest, zusammenhängend war und schrecklich, ohne Anfang und Ende. Ich habe ihm gesagt, eines Tages könnte er mich wieder zum ersten Mal anfassen. Ich habe gesagt, mich nehmen, mich mitreißen. Und die Zeit, die wir noch zu leben hätten, müssen wir versuchen, dem Tod standzuhalten. Du musst gehen. Vergiss nichts. Deine Tasche. Geh. Als letzten Teil unserer Heinz-Hostnik-Retrospektive hörten Sie in einer Ursendung das Hörspiel La Musica 2 von Marguerite Duras aus dem Französischen von Simon Werle. Die Rollen und ihre Sprecher waren sie, Hille Darjes, er, Otto Sander. Stimme am Telefon, Margrit Straßburger. Technik, Karl-Otto Bremer und Jutta Sitten. Regieassistenz, Waltraud Heise. Regie Heinz Hostnik.